23.30 Uhr. Na, das stimmt nicht. Ich hab 31. Kinder, ich muss mir den Toast ausbringen. Was, schon wieder? Du, wie viel ist denn das alles? Seit zwei Stunden bringt der Opa auch nur noch Toaster aus. Wir haben doch schon auf alles angestoßen. Also, mir stoße jetzt on auf. On auf. Großartig, Opa. Liebe hoch, hoch, hoch. Jawohl, Prost. Ja, Moment mal, wen haben wir dann jetzt eigentlich hochleben lassen? Du, Helga, ist ja halb zwölf vorbei. Du, mal die Kinder weg. Oh ja, ja, hol mal die Spitze her. Ne? Vor allen Dingen der Rolf, den brauchen wir jetzt dringend. Bist dann ruhig, Opa. Ach, also der Opa, der macht einen Nebel hier rein mit seinen Zigarren. Mach doch mal das Fenster ein bisschen offen. Ich glaube, das ist der Stummel, der da so qualmt. Waldi, Waldi, leer doch mal den Aschebecher aus. Waldi, leer doch mal der Aschebecher. Der Stummel, der ist aber nicht von mir. Der ist von der Oma. Ach komm, komm, komm. Frau Rauka Zigarren. Ich kriege bloß welche verpasst von welchem Feuerwerk bei uns daheim. Nur nicht stichel, Oma. Apropos Feuerwerk, wo bleibt da nur der Rolf? Opa. Was dann? Sag mal, Walde, was willst denn du mit dem Aschebecher am Kachelofen? Ja, die dir es weiter links, Walde. Ein Walde, du hast ja ein Sitz. Wer sagt denn das? Die Asche kommt in den Kachelofen. Fertig, nicht wahr? Bravo. Jawohl, schon allein deshalb, weil hier immer behauptet, dass der überflüssig wäre. Ist er nicht. Bitte, fort ist er. Hoch, hoch, hoch. Prost, Opa. Ach, lasse doch, Helga. Die sind doch so scheinharmlos. Meine Damen und Herren, langsam wird es Zeit, die Sektflasche bereitzustellen. Ui, ui, ja, hey. In 10 Minuten ist es soweit. Es ist 23.50 Uhr. Ei, ja, ja, ja, ja. Was ist das? 12 Uhr? Ei, die Hände, Mädels, da sind sie. Ja. Guck mal, die haben noch ganz verkrummelte Gesichter. Komm, komm, setz schon Papa sein Schoß, komm her. Ja, und der Rolf, der kommt immer zu mir. Komm mal her. Langsam wird's ernst. Schütze die Sektgläser. Los, los, los. Ich steck bald die Christbaum an, bald. Ja, aber nicht die ganze, gell? Mhm. Komm her, Rolf, komm, helf mir ein bisschen, los. So, ich glaube, jetzt kann man das Fenster aber langsam zumachen, sonst wird's so kiel hier. Ach, sag mal, hier riecht's doch so komisch. Was? So verbrennt? Ach, das wird das Papier im Kachelofen sein. Das ist sicher durch den Opa seinem Stummel angegangen. Na ja, das macht doch nichts, aber es auch ein bisschen wärmer. Baba! Jetzt nicht, Rolf, erst wenn's überall knallt. Aber Baba! Bist ruhig! Schätzchen, mach doch mal das Licht aus. Papa, da hier doch. Guck mal, Walde, mit dem Ofen, da stimmt doch was nicht. Der qualmt doch als so. Und das geht gleich vorbei, das ist nur, weil er kalt ist, gell? Ach so. Ja. So. Ein Blick auf die Uhr, die letzte Minute ist angebrochen. Oi, auf, los, mach die Sektflasche auf, aber los. Aber bitte nicht knallen lassen, du brauchst keine Angst zu haben, es knallt nichts. Nein, bis auf dem Rolf sei ein paar frech da. 10 Sekunden. Oh ja. Na, kommt so, er noch so, nicht? Ja, doch, er ist schon auf. Ja. 5 Sekunden. Ach, ja. So, so. 3, 2, bitte, Walde. 1. Prost Neujahr! Komm her, Schätze. Behalt mich im neuen Jahr genauso lieb, wie du mich im Alter gehabt hast. Ja, Walderchen. Na, Oma. Na, Opa. Prost Neujahr, Ulla. Ulla. Prost Neujahr. Prost Neujahr. Kommt, Kinder, lasst uns anstoßen. Was der Deibel, was uns all in dem Jahr erwartet. Tja. Wünsche mal uns Gesundheit und Friede. Alles andere wird dann schon zu schaffen sein. Prost. Was war denn das? Hast du mal? Da hat doch was geknallt. Ach, das kommt von der Straße. Prost. Das war aber eben nicht von der Straße. Das hört sich ja an, als wenn es aus dem Kachelofen käme. Wo soll das aus dem Kachelofen kommen? Alle jetzt, Prost. Rolf, hast du etwa was in der Kachelofen getan? Ja, die ganze Feuerwerkssache. Wieso die ganze? Der Papa und der Opa haben mir noch Geld geschenkt. Prost, Neujahr, die Herren. Auf der Kachelofen. Achtung! Ach du liebe Zeit. Das muss aber jetzt nicht sein. Waldi, betracht dir ne mal dein Kachelofen. Thank you.